Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Gewisse Damen auf der Kö haben ein Problem, zu viel Geld im Portemonnaie, und das soll man auch sehen. Drum tragen sie Pelz, wenn's sein muss im August. Den Arschlöchern gefällt's, das steigert ihre Lust. Sie tragen Trauer unterm Nerz, verstecken sich in Tüll. Geliftet auch ihr Herz, im Hirn nichts als Müll. Ob in New York, Tokio, in New York, Tokio, Maximilianstraße, Maximilianstraße, überall gibt's ne Kö, überall gibt's ne Kö, für die Ottwolle. Ob in New York, Tokio, Maximilianstraße, überall gibt's ne Kö, für die Ottwolle. Auch gewisse Herren aus dem Big Business verstecken sich gern hinter Protz und PS, hinter Leistung und Stress. Das muss man verstehen, dann brauchen sie sich nicht im Spiegel anzusehen. Ihre Partys sind öde, ihr Lachen nicht echt. Sie kaufen sich Beifall und fühlen sich trotzdem schlecht. Und sie geben sich früh im Club Privé. Überall ist die Kö für Verblödete. Und sie geben sich früh im Club Privé. Überall ist die Kö für Verblödete. Alle anderen müssen unten in stickigen Räumen am Ruder sitzen und schwitzen und träumen, haben statt zu futtern nur Diarrhoe und rudern weiter für die Herrschaften der Kö. Die sind nicht mehr zu ertragen in ihrer Luxusagonie. Man muss sie verjagen, von selbst gehen die nie. Ob in New York, Tokio, Maximilianstraße, überall gibt's ne Kö für die Ottwolle. Und sie geben sich früh im Club Privé. Überall ist die Kö für Verblödete. Für Verblödete, für Verblödete. Das war Constantin Wecker mit einer Ode an die Kö von seiner CD Wut und Zärtlichkeit. Ja, Sie sind hier richtig. Nicht auf der Kö, aber in Düsseldorf. Und zwar beim Radio auf 104,2 MHz. Der Stimme der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten. Als Hartz IV kam, dachten alle, kann's noch schlimmer kommen? Wir toppen das Ganze. Mega-Hartz. Wir sind das Gegengift. Nein, auch wir können Hartz IV nicht wegzaubern. Aber wir können etwas tun gegen das Gift, das den Menschen Tag für Tag in die Köpfe geträufelt wird. Und wenn der eine oder andere vom Sofa aufsteht oder seine Bohrmaschine aus der Hand legt, aus dem Bastelkeller kommt oder, was weiß ich, die Herdplatte ausstellt, das Kochbuch zuklappt und meint, jetzt müsse er endlich mal was gegen die Verhältnisse, so wie sie sind, tun, dann haben wir schon was erreicht. Es gibt nämlich am 10. März einen Aktionstag und dazu ausführlich in unserer Sendung. Gertraud, was haben wir denn heute? Also, außer dem Aktionstag haben wir zum Beispiel die Erhöhung des Sozialtickets. Das soll dieses Jahr zum zweiten Mal erhöht werden, und zwar zum 1. April. Da haben wir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben vom Mittwochsfrühstück eine Aktionskonferenz einberufen. Außerdem, wie gesagt, gestiegene Preise sind nicht unser einziges Problem. Es soll dieses Jahr auch ein neues Gesetz für oder besser gegen Hartz IV-Bezieher durchgepeitscht werden. Wir vom Mittwochsfrühstück planen wieder eine Jobcenter-Aktion. Ja, zum Aktionstag, da muss man ja kurz zu sagen, das ist ein bundesweiter Aktionstag. Da werden sich Erwerbsloseninitiativen aus der ganzen Bundesrepublik dran beteiligen. Und zwar ist der am 10. März. Aber wie Gertraud sagte, dazu später. Außerdem gibt es Tipps unter der Rubrik Kunde ist König. Es gibt Musik, Gedichte und kulturelle Beiträge. Und zuerst wollen wir uns aber mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Und zwar, Thomas, was ist das? Ich habe einen Beitrag, jetzt gleich direkt nach der Musik, da werden wir mit beginnen. Und zwar dagegen, dass sich hier die Flüchtlinge und Erwerbslose auseinander dividieren lassen, dass versucht wird, die gegeneinander auszuspielen, Arbeitende gegen Nichtarbeitende und alle zusammen am besten gegen Flüchtlinge. Da gibt es einen Aufruf, der hier von Gewerkschaften, Erwerbslosengruppen, von ATTAC und ja, der Flüchtlingsinitiative Stay und so weiter verfasst worden ist. Dazu direkt nach der Musik. Unten im Hafen setzen sie die Segel, fahren hinaus aufs offene Meer. Zum Abschied winken ihre Familien, schauen ihnen noch lange hinterher. Und das Wasser liegt wie ein Spiegel, als sie schweigend durchs Dunkel ziehen. Kaum 50 Meilen bis zum Ziel, das so nah vor ihnen liegt. Sag mir, dass das nur ein Märchen ist, mit Happy End für alle Leute. Die Menschen kommen nicht aus Spaß zu uns. Sie fliehen aus ihren Heimatländern, weil ihnen die Großkonzerne in Afrika das Land rauben. Nicht afrikanische, sondern unsere Großkonzerne. Unsere Waffenexporte, die über Drittstaaten nach Syrien gelangen, sorgen dafür, dass dort weiter geschossen werden kann. Mittlerweile sind wir der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Arnulf Rating hat kürzlich bei der Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahre Unterhaus der berühmten Mainzer Kabarettbühne, darauf hingewiesen, dass nicht nur die Waffenexporte aus Deutschland kommen, sondern auch der weltweite Drohnenkrieg von hier aus, und zwar von der US-Basis in Ramstein, gesteuert wird. 80% der Drohnentoten sind Zivilisten. Ich wollte es erst nicht glauben. 80%. Ich habe extra noch mal im Internet nachgesehen. Nicht 18, sondern 80. Und da wird von chirurgischen Eingriffen gefaselt. Und die Menschen fliehen nicht vor dem IS, sondern eben auch vor den Drohnen. Arnulf Rating sagte auf der Unterhausbühne, jetzt kommen die Leute zu uns ins Mutterland des Drohnenkrieges. Wo bei uns die Lebensmittel billiger sind als das Hundefutter. Die stürmen die Festung Europa. Die Festung Europa, die allein jährlich so viel Lebensmittel wegschmeißt, dass wir den ganzen Hunger auf der Welt damit stillen könnten. Es ist genügend da. Es ist nur nicht richtig verteilt. Das ist das Problem. Und wie ist das zustande gekommen? Wir haben Kapitalismus. Im Kapitalismus ist es wichtig, dass man Kapital hat. Ja, wer herrscht jetzt? Demokratie oder Kapital? Wir könnten es eigentlich wissen. Jedes Jahr im Januar ist dieses Treffen in Davos, wo die Elite mit uns Schlitten fährt. Und die britische Hilfsorganisation Oxfam veröffentlicht parallel dazu immer ihre Studie. Jedes Jahr. Und dieses Jahr haben sie geschrieben, 62 Menschen haben mehr Geld als die restlichen 3,5 Milliarden. 62 Menschen. Im vergangenen Jahr waren es noch 80. Ja, das steigt. Da hat die Süddeutsche einen Artikel geschrieben, das seien keine verlässlichen Zahlen. Ja, natürlich, die Superreichen machen natürlich nicht eine Steuererklärung wie wir. Die haben ja immer noch etwas auf den Salmonellen. Und sie wissen ja auch nicht bei einem, der im Südsudan hungert, ob der für 1,50 Euro am Tag hungert oder für 23 Cent. Der macht ja auch keine Steuererklärung. Der kann ja nichts abschreiben. Der kann ja noch nicht mal schreiben. Und wir leben in diesem reichsten Land und stehen vor der Altersarmut. Soweit Arnulf Rating. Am vergangenen Mittwoch war die erste Meldung in der Tagesschau: In Deutschland leben fast 13 Millionen Menschen unterhalb der Armutsschwelle. Das geht aus dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und weiterer Organisationen hervor. Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung sei das Armutsrisiko nicht wesentlich gesunken. Arnulf Rating bei seinem Unterhausauftritt: Jetzt kommen die Menschen. Ja klar, wir sind doch ein reiches Land. Wer mal so eben 100 Milliarden für die Bankenrettung raushauen kann, Leute, der hat doch auch 10 Milliarden oder 20 Milliarden für die Flüchtlinge. Es wäre auch genug da für die Hartz-IV-Beziehenden und diejenigen, die von Minilöhnen leben müssen. Für alle ist genug da. Aber anstatt es sich von den Reichen zu holen, gehen die Armen gegenseitig aufeinander los. Hier in Düsseldorf hat sich ein breites Bündnis, darunter auch der Initiativkreis Armut, die Gewerkschaften Verdi, GEW, IG Metall, IG BCE, GEW, NGG und IG Bau, die Flüchtlingsinitiative Stay, Attac und viele andere zusammengefunden und einen gemeinsamen Aufruf verfasst, dass das Geld endlich richtig verteilt wird und die Vermögen hier besteuert werden. Dazu mehr nach der Musik. Ja, hier geht's weiter mit Radio Megahertz. Jetzt, wie angekündigt, der Aufruf der Gewerkschaften, Initiativkreis Armut, Initiative Stay und so weiter. Die Überschrift lautet: Aufruf Geflüchtete. Herausforderung anpacken, Chancen nutzen. Deutschland ist reich. Europa ist reich. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Geflüchteten. Wir sagen den Regierungen: Geld ist genug da. Mobilisiert es für uns alle. Den rechtskonservativen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Scharfmachern rufen wir zu: Wir dulden keine Hetze, Hass und Ausgrenzung. Und weiter heißt es dann, viele Bürger gehen diesen Extremisten auf den Leim, wenn sie skandieren, das Boot ist voll. Sie gehen Demagogen auf den Leim, die sagen, es ist zu viel, Grenzen müssen geschlossen, Familiennachzug muss unterbunden werden. So schüren Demagogen Angst vor Geflüchteten, bauen Hass auf und spalten die Gesellschaft. Geflüchtete sind keine Bedrohung. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, unseres Grundgesetzes, der Europäischen Grundrechtecharta und des Völkerrechts, verzweifelten Menschen und Familien in großer Not zu helfen. Die Geflüchteten mussten ihre Heimat wegen bitterer Armut, Verfolgung oder Krieg verlassen. Viele Politiker behaupten, wir hätten nicht genug Geld. Die Schulden seien zu hoch, wir müssten sparen. Da kommt schnell der Ruf, Grenzen dicht machen. Das aber ist falsch. Geld ist genug da. Die öffentlichen Haushalte haben einen Schuldenberg von 2.200 Milliarden Euro. Der Reichtumsberg dagegen ist mit ca. 10.000 Milliarden Euro beinahe fünfmal größer als der Schuldenberg. Unser Land ist reich und unser Land ist gespalten. Denn immer mehr Bürger geht es trotz positiver Wirtschaftsentwicklung nicht gut. Der Reichtumsberg ist nämlich extrem ungleich verteilt. Nur 10% der Bevölkerung ist im Besitz von 66% des Reichtumsbergs. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat so gut wie gar kein Vermögen. Während viele Menschen mit harter Arbeit gerade ihren bescheidenen Wohlstand sichern, viele Menschen trotz harter Arbeit am unteren Limit leben oder arbeitslos sind, mehren die oberen 3% der Bevölkerung ihren Reichtum regelmäßig. Da ist das Geld für die Finanzierung der gewaltigen Aufgabe. Ein Teil dieses Reichtums kann und muss genutzt werden, um die Kosten für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten sicherzustellen, mehr Personal für den erhöhten Arbeitsaufwand in den Verwaltungen einzustellen, zugleich von Arbeitslosigkeit und Armut Betroffene stärker zu unterstützen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, Arbeitsplätze für alle, ausreichende Kita-Plätze und Schulen mit zusätzlichen Erzieherinnen und Lehrerinnen auszustatten, das Gesundheitssystem einschließlich Altenpflege auszubauen, Straßen, Schienen, Brücken zu sanieren. Unter der Überschrift »Wie geht das?« heißt es, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer würde 20 Milliarden Euro, eine gerechte Erbschaftssteuer 6 Milliarden Euro und eine angemessene Steuer auf Unternehmensgewinne 25% statt 15% in Klammern, immerhin 16,4 Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen spülen. Das sind mehr als 42 Milliarden Euro jährlich. Ein europaweites Stopfen der Steueroasen für Steuerbetrug und Hinterziehung durch Konzerne und Reiche würde laut EU-Parlament weitere 190 Euro, Klammern, davon 40 Milliarden für Deutschland bringen. All dies macht die Reichen nicht arm. So können die vielen Geflüchteten menschenwürdig versorgt und integriert werden und zusätzlich die sozialen und ökonomischen Probleme wie zu wenig bezahlbarer Wohnraum, zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig Kita-Plätze, zu viel Verfall öffentlicher Infrastruktur abgestellt werden. In dem letzten Absatz heißt es dann, es ging auch darum, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und zwar heißt es dann konkret, stoppt die Waffenlieferung in Krisengebiete. Die Länder in Asien und Afrika brauchen endlich eine faire, solidarische und die Eigenentwicklung fördernde Handels- und Entwicklungspolitik der EU und weltweit, damit nicht weiter Millionen kleinbäuerlicher Existenzen zerstört werden. Ja, diesem Aufruf ist nichts weiter hinzuzufügen. Der ist auch einsehbar und vor allem auch, wer ihn alles unterschrieben hat. Wir vom Mittwochsfrühstück haben ihn natürlich auch unterschrieben und auch das Radio Megahertz. Der ist einsehbar auf der Homepage des IK Armut, Initiativkreis Armut, also einfach klein IK-Armut. Und da ist er nochmal im kompletten Wortlaut nachzulesen. Oh, count to three. Step to it, baby. She goes out every night till the morning is light. And she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see it again. I'll drag you out. Kommt jetzt unser angekündigter Beitrag zum Sozialticket. So wie vorher schon gesagt, das Sozialticket, das wurde zum 1. Januar einmalig erhöht und es soll zum 1. April ein zweites Mal erhöht werden, so dass wir inzwischen auf 34,75 Euro kommen werden. Wir haben gesagt, das gibt's doch nicht. Es gab dann eine Pressekonferenz, indem wir mit dem IKAMU zusammen eingeladen haben. Und da möchte ich aus unserem Statement zum Sozialticket ein paar Sachen verlesen. Jahrelang haben wir von Sozialticket gekämpft. Aber von Sozialticket, das auch seines Namens würdig ist. Aber nicht für ein sogenanntes Sozialticket, wie es jetzt auf dem Markt ist. Dieses Ticket hat seinen Namen nicht verdient und nicht im geringsten. Diese zweimalige Erhöhung ist nur der Gipfel einer unseligen Entwicklung. Dieses sogenannte Ticket ist mit einem Preis von 29 Euro eingestiegen und liegt mit der kommenden Erhöhung jetzt fast bei 35 Euro. Im Regelsatz sind jedoch nur 20 Euro für den öffentlichen Nahverkehr vorgesehen. Wir müssen also von dem sowieso viel zu niedrigen Regelsatz umschichten. Aber aus welchem Budget denn eigentlich? Weil die sind alle zu niedrig. Und dann ist es noch nicht einmal zu viel zu verwenden, um wie beim Ticket 2000 zum Beispiel am Wochenende in andere Städte zu fahren. Mitnehmen kann ich auch keine zweite Person damit. Übertragbar ist es auch nicht. Viele von uns haben Familie in umliegenden Städten und dafür rechnet sich das Ticket nicht. Verkauft wird es aber vom VRR als gleichwertiges Ticket zum Ticket 2000. Das ist eine ganz dicke Lüge. Was uns aber richtig wütend macht, und ich sag wütend, die Landesregierung zahlt dem VRR Subventionen, damit wir ein preisgünstiges Ticket bekommen. Mit diesen Geldern sollte er doch in der Lage sein, eine vernünftige Leistung anzubieten. Ein Ticket vergleichbar dem Ticket 2000, aber dann zu einem Preis, wie er im Regelsatz vorgesehen ist. Mobilität ist ein Menschenrecht, haben wir damals auf unsere Fahnen geschrieben. Und das sagen wir auch heute noch. Gerade wir brauchen den öffentlichen Nahverkehr. Aber angeblich rechnen sich die Subventionen nicht. Am Anfang sollte das Ticket wieder abgeschafft werden, weil es zu wenig genutzt wurde. Jetzt wird der Preis erhöht, weil das Ticket zu viel genutzt wird, sagt der VRR. Ja, was denn nun, lieber VRR? Zu viel oder zu wenig? Es wird gewendet, wie man es gerade braucht. Ach ja, bei der Pressekonferenz wurde das lebhaft diskutiert. Etwa, wieso Studenten ein Ticket bekommen, das für ganz NRW gültig ist. Wir aber nur eins für Düsseldorf. Heraus kam aber nur ein ganz winziger Artikel in der Rheinischen Post. Wir als die Leidtragenden blieben wieder mal unsichtbar. Sind wir wieder bei 104,2 MHz. Und nun kommen wir zu unserem angekündigten Thema, zu unserer Aktion, die wir machen wollen. Und zwar geht es um diese Rechtsvereinfachung, also die eigentlich eine Rechtsverschärfung ist. Ja, warum geht es denn bei dieser Rechtsvereinfachung? Um mehr dazu zu erfahren, sind alle ganz herzlich, auch du, eingeladen zu unserer deutschlandweiten Aktion am 10. März. Ab 9.30 Uhr vor dem Jobcenter Düsseldorf in der Luisenstraße. Wir protestieren und wollen alle Hartz-IV-Bezieher darauf aufmerksam machen, was unter dem Stichwort Rechtsvereinfachung bei Hartz-IV auf uns an neuen Verschärfungen zukommt. An neuen Verschärfungen? Ach so, ja, das habe ich einmal kurz in den Nachrichten gehört. Allerdings habe ich mich dann auch ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt. Was will denn die Bundesregierung hier zum Thema Hartz-IV verändern? Also ich meine, der Hartz-IV-Empfänger lebt doch eh schon am Rande des Existenzminimums. Ursprünglich wollte das Bundesarbeitsministerium verantwortlich für alle Jobsendern in Deutschland endlich die Sanktionen für Jugendliche streichen, und zwar diese 100% Sanktionen. Und wir hatten uns schon gefreut zum Thema Sanktionen. Ich kenne persönlich einige Beispiele, in dem durch die Sanktionen Hartz-IV-Bezieher ihre Wohnungen verloren haben, da durch die angeordneten Sanktionen des Jobsenders sie nicht mehr ihre Miete bezahlen konnten und sie dadurch alles verloren haben und obdachlos waren. Du lieber Gott, was heißt das denn jetzt? Wird das jetzt noch schlimmer, als es ohnehin schon ist? Geht es nach dem Willen der Bundesregierung? Mit einem Wort, ja. Das kann man schon so sagen. Also diese Erleichterung, die es für Jugendliche geben sollte, dass sie nicht mehr 100% sanktioniert werden sollten, ist jetzt vom Tisch. Und im Gegenteil, es soll jetzt sogar noch schlimmer werden. Deswegen rufe ich hiermit alle auf. Lass uns dagegen protestieren. Sanktionen sollen noch weiter verschärft werden und verlängert werden können. Also zum Beispiel ist es jetzt so, dass man 3 Monate sanktioniert werden kann. In Zukunft soll man bis zu einer Dauer von 4 Jahren sanktioniert werden können. Deswegen rufe ich hiermit alle auf. Lass uns protestieren und die Mogelpackung Vereinfachung entlarven als das, was sie ist, nämlich eine Verschärfung. Wir werden am 10. März so gegen 9.30 Uhr mit einem Stand vor dem Jobcenter Luisenstraße in Düsseldorf uns das nicht gefallen lassen und unseren Unwillen kundtun mit den Verschärfungen dieser neuen Gesetzesvorlage, die einmal wieder hinter verschlossenen Türen beschlossen wird und dann still und klamm heimlich im Bundestag durch die 2. Lesung geht und dann beschlossen ist und uns unseres Grundrecht auf Leben in einer Art und Weise beschneidet, dass es mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Hier wird es fraglich, ob die Verschärfungen nicht von vornherein gegen den Gleichheitsgrundsatz unseres Grundgesetzes verstoßen. Ich dachte mal, in unserem Land sind alle Menschen gleich und müssen alle gleich behandelt werden. Aber was will die Bundesregierung denn im 9. Sozialgesetzbuch Absatz 2 Änderungsgesetz konkret ändern? Ich will euch nicht mit Paragraphen Deutsch langweilen. Deswegen kommt am 10. März einfach zu unserem Informationsstand vor dem Jobcenter Luisenstraße und ihr könnt mitdiskutieren, euch informieren und für eure Rechte einstehen. Ja gut, ich verstehe jetzt deine Einstellung, aber bitte sei doch so nett und nenn nur mal ein paar Verschlechterungen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird und ja, beschlossene Sache ist. Also einmal gibt es die Leistungen für Heizkosten sollen beschnitten werden. Dann soll zum Beispiel bei Erwerbstätigen, die aufstockend Hartz IV bekommen, freie Beträge eingeschränkt werden und mehr Einkommen angerechnet werden. Der Lebensunterhalt von Kindern, die abwechselnd bei ihren getrennt lebenden Eltern wohnen, wird noch weniger gedeckt sein als heute. Oder zum Beispiel Leistungsberechtigte, bei denen unterstellt wird, sie würden nicht genug tun, um ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden oder zu verringern, droht. Ja, ihr hört das richtig. Rückzahlungspflicht der Leistungen. Das ist jetzt also auch ein ganz dicker Hammer, ne? Und an dieser Stelle das Wichtigste von allem zum Schluss. Das Recht, vor dem Bundessozialgericht gegen einen falschen Bescheid oder Verwaltungsakt klagen zu können, soll massivst eingeschränkt werden. Und vieles, vieles mehr, was eine super negative Hartz-IV-Zukunft geben wird. Man kann das auch nachlesen auf der Homepage von aufrechtbestehen.de gegen-harz.de und harz4.org. Wir haben jetzt noch die Chance, da Einfluss zu nehmen, dass diese Gesetzesveränderung zumindest abgemildert wird. Und dies passiert nur, wenn wir Öffentlichkeit schaffen und Druck von unten machen. Und da müssen sich ganz viele einsetzen, damit da was passiert. Weitere Verschlechterungen bei Hartz IV darf es nicht geben. Deswegen, je mehr wir am 10. März sind und protestieren, je mehr Chancen haben wir, dass wir gehört werden. Ja, vielen Dank für die sehr aufschlussreichen Hinweise. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, seine individuelle Stimme jetzt zu erheben. Hallo, hier sind wir wieder bei 104,2 MHz. Im Jobsender werden die betroffenen Kunden genannt, aber nicht wie Könige behandelt. Wir kommen jetzt zur Rubrik Kunde ist König. Bei den Jobsendern und insbesondere in Düsseldorf gibt es eine riesige Kluft zwischen der Theorie und der Praxis. Dies betrifft zum Beispiel die sogenannten Eingliederungsvereinbarungen, kurz EVG genannt. Dieses Gebiet wird in SGB II durch zwei Paragraphen geregelt. Einmal Paragraph 15 heißt Eingliederungsvereinbarung, also die Abkürzung haben wir schon gehört, EGV. Und durch Paragraph 31, der heißt Pflichtverletzungen. In der Praxis legt das Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung vor und behauptet meistens, diese müsse unterschrieben werden, sonst gäbe es kein Geld. Tatsächlich lautete Paragraph 31 Absatz 1, das Arbeitslosengeld 2 wird um 30% gemindert, wenn der erwerbsfähige Hilfsbedürftige sich trotz Belehrung weigert, eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen. Erstens sei bemerkt, dass es trotzdem Geld gäbe, allerdings um 30% gekürzt, also nur 70%. Es muss jedem vernünftigen Mensch klar sein, dass niemand gezwungen werden kann, eine Vereinbarung, einen Vertrag, also sei es Mietvertrag, Kaufvertrag oder sowas, zu unterschreiben. Dies haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes festgelegt. Und zwar schon in Artikel 2, also unmittelbar nach dem bekannten, berühmten Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit wurde betont, wie wichtig die grundsätzlich gestützte Vertragsautonomie ist. Somit ist diese Regelung rechtswidrig. Erst am 1. April 2011, das ist kein April-Scherz, erst am 1. April 2011 wurde es abgeschafft. In der neuen Version des Gesetzes gibt es keine Verpflichtung mehr, eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen. Trotzdem versuchen die Jobcenter-Mitarbeiter immer wieder die Betroffenen unter Druck zu setzen und behaupten, sie müssten diese Eingliederungsvereinbarung unterschreiben, sonst würden ihnen zum Beispiel Gelder gekürzt oder ihre Anträge nicht bearbeitet. Lasst euch da nicht unter Druck setzen, es entspricht nicht den Tatsachen. Wir werden in der nächsten Sendung besprechen, wie ein Mensch sich da wehren kann. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, leider schon wieder. Aber das Wichtigste ist, nicht nur zu hören, was zu tun, haben wir ja am Anfang gesagt. Und zwar gibt es da auch ganz konkrete Aktionen. Zwar schon am 9. März, Mittwoch der 9. März, um 11 Uhr. Und zwar auf der Erkrather Straße 349. Da macht die GEW eine Aktion unter dem Motto: Es reicht 16 Cent mehr und 23 Euro pro Unterrichtseinheit. Mindesthonorar sind ein Schlag ins Gesicht und eine Missachtung unserer Arbeit. Sie demonstrieren da für eine vernünftige Bezahlung ihrer Arbeit. Und zwar heißt es in dem Aufruf: Die Integration hunderttausender Flüchtlinge ist momentan das zentrale Thema in Deutschland. Mehr als 2/3 davon sind Erwachsene. Der erste Schritt zu ihrer Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist der Erwerb der deutschen Sprache in Deutschkursen. Dies wird zwar von Politikerinnen aller Parteien gefordert, aber die dafür notwendigen Finanzmittel werden bisher vom zuständigen Innenministerium verweigert. Ja, das kennen wir ja schon. Das hatten wir ja auch letztes Jahr hier schon mehrfach in der Sendung gehabt, dass wir auch vom Mittwochsfrühstück angeboten haben, unsere Hilfe. Und da sollten noch nicht einmal eine Aufwandsentschädigung oder die Fahrtkosten bezahlt werden, geschweige denn irgendwie ein Lohn, wenn man sich für Flüchtlinge einsetzt. Da sind auch welche von unserem Mittwochsfrühstück aktiv. Die Aktion ist am 9. März um 11 Uhr von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Erkrather Straße 349. Und am nächsten Tag geht's direkt weiter. 10. März, Luisenstraße, Jobcenter Düsseldorf. Ja, da machen wir nämlich unsere Aktion Ansprüche verteidigen, Sanktionen abschaffen. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Also, wir sehen uns dann, wollen wir doch hoffen. Da kommt alle vorbei und beteiligt euch. Tschüss. Tschüss. I've been trying.